Hi, hier ist Saskia. Willkommen zum Album Business von JPP und King Shock. Ich habe sie heute bei mir zu Gast. Sie sind zwei Rapper aus dem Süden, genauer gesagt aus Ravensburg. Zeigt, was ihr könnt. Ja, also ich bin King Shock. Ich komme aus Ravensburg. Wir haben ein neues Album, ich und mein Kollege JPP. Das heißt Business.